So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene im Herrn, würdig zu wandeln der Berufung, mit der ihr berufen seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, einander tragend in Liebe, bestrebt die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid in einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen, jedem Einzelnen von uns aber ward die Gnade verliehen nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist aufgestiegen in die Höhe und hat Gefangene erbeutet und Geschenke den Menschen gegeben. Was hat aber das Wort aufgestiegen für einen Sinn, wenn nicht darin liegt, dass er auch heruntergestiegen ist in die unteren Gegenden der Erde? Der heruntergestiegen ist, ist derselbe, der hinaufgestiegen ist über alle Himmel hinaus, damit er alles erfülle. Und so hat er auch gegeben, den einen, Apostel zu sein, den anderen, Propheten, den anderen, Evangelisten, den anderen, Hirten und Lehrer, berufs der Ausrichtung der Heiligen zum Werke des Dienstes, zur Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle gelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannheit, zum Maße des Alters der Fülle des Christus, auf dass wir nicht mehr seien unmündig, hin und her geschaukelt und getrieben von jedem Winde der Lehre durch das Trugspiel der Menschen, die Verführungskünste der Irrlehre, viel mehr wahr sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu ihm hin, der da ist das Haupt, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt und gehalten durch alle die unterstützenden Anschlüsse nach der einem jeden Glied zugemessenen Wirksamkeit als Leib heranwächst zu seiner Auferbauung in Liebe. Dies also sage ich und beschwöre euch im Herrn, nicht mehr zu wandeln, wie auch die Heiden wandeln in der Eitelkeit ihres Denkens, verfinsterten Sinnes, entfremdet vom Leben Gottes, um der Unwissenheit willen, die unter ihnen ist, um der Verstockung ihres Herzens willen. Die da sind erschlafft und haben sich der Üppigkeit hingegeben zum Betrieb aller Unreinigkeit in Habsucht. Ihr habt aber nicht so gelernt vom Christus, habt ihr ja doch von ihm gehört und seid in ihm unterrichtet, so wie es Wahrheit ist bei Jesus, dass ihr sollt ablegen den alten Menschen nach dem vorigen Wandel, der sich aufreibt in den Lüsten des Truges, und euch erneuern im Geiste eures Sinnes, und anziehen den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Darum leget die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nebenmenschen, weil wir Glieder sind untereinander. Im Zorn sündiget nicht, die Sonne soll nicht untergehen über eurem Zürnen, und ihr sollt nicht Raum geben dem Teufel. Wer da stiehlt, stehle nicht mehr, er arbeite vielmehr und erwerbe mit seinen Händen sein Gut, das er habe zu geben dem Dürftigen. Kein faules Wort gehe aus eurem Munde, sondern was da taugt zum Aufbau des Umgangs, dass es den Hörern anmutig sei, und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit welchem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit, Ungestüm, Zorn, Lärmen und Lästern weiche von euch samt aller Bosheit. Seid gegeneinander gütig, barmherzig und einander vergebend, wie Gott in Christus euch vergeben hat.